Der Schrecken der Niederlage übt furchtbare Wirkung. Die Besatzung des festen Platzes Aliso kann sich gerade noch auf das linke Rheinufer durchschlagen. Unruhe durchzittert die römischen Garnisonen am Rhein und in Gallien. Eine Erhebung der Kelten scheint bevorzustehen, die Germanen brennen nach weiterem Kampfe. Aber Marbod, dem Arminius das Haupt des Varus übersendet, versagt sich der Teilnahme und stellt sich mit Rom gut. 8 Jahre später wird ihm der Abfall der Semnonen und Langobarden, die damals auch zu seinem Machtbereich gehören, die Antwort auf seinen Verrat erteilen. Er hat die Römer vor einer großen Gefahr errettet. Trotzdem bleibt die Varusschlacht die Wende. Was in den Wäldern von Teutoburg zusammengehauen lag, die 17., 18. und 19. Legion mit ihren Hilfsvölkern über 20.000 Mann, war nicht das erstbeste Heer des Imperiums. Es war, wie Valerius Paterculus betont, das beste Heer Roms an Tapferkeit, Mannszucht und Kriegserfahrung. Es waren Roms erprobte, narbenbedeckte, kampf- und marschgewohnte Grenzer. Wir verstehen den Schmerzensruf des Augustus: Varus, Varus, gib die Legionen wieder. Eine unheimliche Sorge bemächtigt sich der Hauptstadt. Der Kaiser entlässt seine germanische Leibgarde. Am Rhein schafft wieder Tiberius Ordnung. Das Unheil greift nicht weiter. Aber von da ab stehen nicht mehr nur 5, sondern 8 römische Legionen hier. Von ihnen bilden die ersten 4 das untere Heer in Vetera, die anderen 4 das obere in Mogontiacum. Mit solcher Streitmacht hofft Germanicus, der Sohn des Drusus, die Niederlage zu rächen. Sein erster Feldzug, noch 14 nach Christus, im Todesjahr des Augustus geführt, trifft auf die völlig überraschten Marser, deren berühmtes Heiligtum der Tamfana zerstört wird. Aber die römischen Legionen kommen, auf dem Rückmarsche von den Bructerern, Usipetern und Tubanten angefallen, nur mühsam wieder zurück. Im Jahre 15 nach Christus überfällt Germanicus die Chatten, zerstört ihren Hauptort Matium und rettet den alten Römerfreund Segestes aus der Belagerung durch seine Landsleute. Mit Tusnelda, der Tochter des Segestes und Gemahlin des Arminius, die sich damals in der Gewalt des Vaters befindet, gelangt wertvolle Beute in die Hand der Römer. Sie müssen aber den Heldenmut der Frau rühmen, die, schwangeren Leibes, einer unfrohen Zukunft fern der Heimat entgegengehend, mit keinem Laut klagt, keine Träne vergießt. Arminius aber, nun erst recht zum Kampfe auf Leben und Tod gerichtet, entflammt seine Cherusker und die benachbarten Völkerschaften. Sein mächtiger Oheim Inguimerus leistet ihm Hilfe. Und schon naht, teils mit der Flotte über die Nordsee gefahren, teils zu Lande durch die Gaue der Bructerer vorgedrungen, das gesamte römische Heer weithin das Land verwüstend. An der Ems, dem Schauplatz der Varusschlacht nahe, entschließt sich Germanicus nach behutsamster Sicherung, das unheimliche Schlachtfeld aufzusuchen, um dort die noch unbeerdigt modernden Gebeine des zusammengebrochenen Römerheers beizusetzen. Dann aber folgt er dem Arminius, der ihn in unwegsames Gelände lockt, wo die römische Reiterei und einige Kohorten Fußvolk eine völlige Niederlage erleiden. Germanicus rettet die Legionen nur durch entschlossenen Einsatz seiner gesamten Kraft vor der drohenden Vernichtung. Er bricht darauf den Feldzug ab. Ein Teil seines Heeres, unter dem bewährten Aulus Caecina, der über die langen Brücken zurückgeht, hat einen furchtbaren Marsch durch sumpfiges Gelände, umschwärmt von den Scharen des Arminius, mit dem Schicksal des Varus bedroht, bis es sich durch seine eiserne Energie und die Unvorsichtigkeit des Inguimerus unter Verlust des gesamten Gepäcks nach 3 fürchterlichen Tagen in Sicherheit bringt. Der andere Heeresteil aber erleidet an der Küste durch Springfluten schwere Verluste. Trotzdem rüstet Germanicus für das Jahr 16 nach Christus zu neuem Feldzüge, für den Gallien, Spanien und Italien Waffen, Pferde und Material stellen müssen. Der Feldherr entschließt sich mit einer gewaltigen Flotte das germanische Land anzufahren, so kommt er in den Rücken der Feinde. Glücklich wird die Ems erreicht, wo das Heer ausgeschifft wird. An der Weser entbrennt eine Schlacht mit den Cheruskern. Als die Ebene von Idistaviso bezeichnet Tacitus den Kampfplatz. Grimm wollte den Namen als Idisiaviso, also Elfenwiese, gelesen wissen. Die Römer schreiben sich den Sieg zu, Arminius wird verwundet. Aber die Cherusker stellen sich bald nachher von Neuem am Walle der Angrivaria. Wieder rühmen sich die Römer, das Schlachtfeld gegen die tapfer kämpfenden Germanen behauptet zu haben, wieder empfängt Arminius eine Wunde. Die Reiterschlacht bleibt unentschieden. Sehr bald nachher aber bricht der römische Feldherr angeblich wegen der vorgerückten Jahreszeit den Feldzug ab. Auf seinem Rückzug der wieder mit Hilfe der Flotte stattfindet, zerstören Springfluten viele Schiffe, das Geschwader wird zerstreut. Durch einige sorgenvolle Tage mit seinem Admiralschiffe allein kann Germanicus nur mit Mühe vom Selbstmord abgehalten werden. Trotzdem sich die Flotte wieder sammelt, ist dieses Ende des Großangriffs ein verzweifeltes zu nennen. Der Feldherr muss sich noch in demselben Jahr durch wuchtige Vorstöße ins Gebiet der Chatten und der Marser Luft machen. Der Kaiser in Rom, selbst ein Kenner des Kriegsschauplatzes, der siegreich bis zur Elbe gekommen war und seine Truppen in Germanien überwintern lassen konnte, billigt nicht die Unternehmungen des Neffen, der unter schweren Verlusten nur bis zur Weser gekommen ist, der sich bei jedem seiner Züge glücklich preisen musste, auf dem Rückwege den Angriffen der Germanen oder den Stürmen des Ozeans gerade noch entronnen zu sein. Der Kaiser würdigt die Leistungen, aber er sieht nichts von dem Verlorenen zurückgewonnen. Wir verstehen es, wenn er in seinem Neffen nur einen Heerverderber erblickt hätte, begreifen, dass er den jungen Feldherrn trotz dessen inständiger Bitten, ihm noch eine Chance zu gewähren, in ehrenvollster Weise abberuft. Arminius blieb Sieger. In offenen Feldschlachten hat er sich gegen einen glänzend geführten Feind behauptet. Es ist sein unsterblicher Sieg, wenn Tiberius nunmehr den weltgeschichtlichen Entschluss fasst, von den Angriffen gegen die Germanen fortan abzustehen und diesen Feind, den man im Felde nicht zu bezwingen vermochte, seinen inneren Streitereien zu überlassen. Die nahe Zukunft hat dem Kaiser recht gegeben. Zwischen Arminius und Marburt bricht bald offene Fehde aus. Wirkt hier das Gold der Römer gegen den verhassten Cherusker? Zu Arminius strömen die Semnonen und Langobarden. Aber sein Onkel wendet sich eifersüchtig auf die Größe des Neffen Marburt zu. Dennoch muss der Markomanne dem cheruskischen Siegfried weichen. Er geht 17 nach Christus in seine böhmischen Wälder zurück, die Macht Marburts bricht zusammen. Der Gote Cadwalda erstürmt die Burg des Suevenkönigs und dieser muss, ein selbstverschuldetes Opfer deutscher Zwietracht, zu demselben Tiberius flüchten, dessen Großangriff er einst vom Glücke begünstigt hatte trotzen können. 18 Jahre des Exils überlebt der König seinen zerbrochenen Ruhm.